Die marode Brüder. Es war keine schlechte Jagd gewesen, die die Bauern gemacht hatten. Als der Nebel in die Höhe ging, hatten sie die Bande ankommen sehen. Sie warteten, bis sie sie mitten im nassen Bruche hatten, und dann schossen sie sie zusammen wie eingelappte Hirsche. Nicht einer kam gesund davon. 22 waren es, die dalagen, alte Kerle mit Gesichtern wie Leder und junge Burschen, die wie Milch und Blut aussahen. Einer von ihnen, den Drewes übergeritten hatte, hatte geschrien: »Erbarmen, meine Mutter!« Aber das hatte ihm nichts geholfen. Der Engelser schlug ihn tot und schrie: »Junge Katzen kratzen auch!« Er lachte, als er dem Wulfsbauern das erzählte, als wäre es bloß ein Spaß gewesen, und seine breiten weißen Zähne blänkerten man so. »Ja, diesmal hat sich's geschlumpt«, griente er. »Und für umsonst haben wir die Arbeit nicht getan«, warf er hinterher. »Auf meinen Teil sind allein 11 harte Taler gekommen. Eine Schade, dass es keine Reiter waren. Ein paar billige Pferde, die hätten mir schon gepasst. Und nun will ich nach Hause, sonst kriege ich es mit meiner Altschen zu tun.« Er schüttelte sich und harmlachte, denn er wusste, dass Christel Drewes ein Maulwerk hatte, gegen das keiner ankonnte. Rose rief Harm zum Essen. Das Herz lachte ihm im Leibe, als er sie ansah. Das Leben war schön, trotz alledem. Und endlich musste es doch wieder Frieden werden. Die hohen Herren mussten es doch leid werden, das Kriegsspielen, das sie ein Heidengeld kostete und viel Menschen dazu. Was man so bei Wege hörte, war ja auch zu schrecklich. Überall Mord und Brand und Pest und Hungersnot. Da war es im Bruche doch noch besser. Krieg ist Krieg. Und beim Gänserupfen fliegen Federn, das ist einmal nicht anders. So dachte der Bauer und freute sich über seine glatte Frau und den Jungen, der von Tag zu Tag niedlicher wurde und alle Augenblicke ein paar Wörter mehr konnte. Er dachte, wenn erst noch ein Kind da ist und Rose mehr Arbeit damit hat, dann wird sie über alles eher fortkommen. So wurde es dann auch. Es kam ein kleines Mädchen an, ein kräftiges und gesundes Kind, und nun wurde die Frau wieder, wie sie früher war. Der Krieg war zwar immer noch nicht zu Ende, aber auf dem Wulfshofe merkte man von ihm beinahe nichts. Ab und zu kamen Truppen durch das Land, bald von dieser, bald von jener Art, und dann ging es da, wo sie herzogen, nicht sauber zu. Mehr als einmal war am Tage Rauch und am Abend roter Schein über dem Bruche zu sehen. Hin und wieder ließen sich auch marode Brüder und Parteigänger blicken, sahen sich aber sehr vor, denn das Bruch war bei allen Landstreichern verrufen. Hinging mancher, aber her kam so leicht keiner. Denn Drewes hatte einen richtigen Kundschafterdienst zugange gebracht, und sobald das Horn rief, liefen die Bauern zusammen, und Gnade Gott, wen sie fingen. Das Bruch konnte schlimme Geschichten erzählen, aber es schwieg. Bloß die Warnzeichen, die die Zigeuner an allen Feldsteinhaufen und Wahrbäumen angebracht hatten, und manches blanke Goldstück, mancher harte Taler, den die Bauern im Kasten hatten, manches Pferd, das in ihren Ställen stand, und die Pistolen, Spieße, Kugelbüchsen, Säbel und Dolche, die in allen Dünsen hingen, sprachen von den Männern, deren Eigentum sie einst waren und über deren Knochen jetzt Moorerde lag und Kraut wuchs. Einige Jahre trieben die Bauern das so in aller Stille. Jedermann wusste darum, aber keiner sprach darüber. Drewes führte eine harte Hand, und es hieß, dass der Häusling Mädchen aus Elershausen, der in dem Verdachte stand, es mit Tillischen gehalten zu haben, indem er ihnen den Weg durch das Bruch gewiesen hatte, und der 3 Tage darauf vor seinem Hause mit einer Wiede um den Hals im Apfelbaume hing, von Drewes und 2 anderen Bauern dahin gebracht war. Es war ein prachtvoller Vorherbsttag, als der Wulfsbauer Nachricht bekam, er solle bei 4 Uhr am Hingstberge sein. Es war die dreifache Schatzung, auch für die Knechte und Mägde ausgeschrieben, und darüber sollte verhandelt werden, wurde ihm gemeldet. Es war so warm, dass ihm der blanke Schweiß unter dem Hute herauslief, als er durch das Bruch ritt. Unter dem blauen Himmel flog ein Adler in die Runde. Bald war er silbern, bald sah er wie Gold aus. Hier und da war die Heide noch am Blühen, und alle Augenblicke flog ein Haufen von kleinen Vögeln über das Bruch und zwitscherte. Harm holte tief Luft, und während er so dahinritt, flötete er sein Leiblied vor sich hin und dachte: »Beachte, wenn die Kinder schlafen gehen, bist du wieder zurück. Er freute sich, wenn er daran dachte, wie sie knickern und quietschen würden, wenn er sie kitzelte. Am Hingstberge waren an die 100 Bauern zusammen. Sie standen in kleinen Haufen um das alte Heidengrab und sprachen vom Wetter und über das Vieh oder saßen am Boden und vesperten oder rauchten. Drewes hatte es sich auf einem der großen Steine bequem gemacht. Er hielt die Pfeife zwischen den Zähnen und schnitt Kerben in seinen Schwarzdornkrückstock. So genau machte er das, als wenn es darauf ankam, dass eine nicht anders als die übrige war. Als er den Ödringer abspringen sah, nickte er ihm zu und sagte: »Feines Grummetwetter heute, eigentlich zu schade zum Verklönen, aber es musste sein, denn wir haben wichtige Angelegenheiten.« Nach einer Viertelstunde sagte er dem Knecht, den er bei sich hatte: »Jetzt sind sie wohl alle da, Mann zu.« Da blies der Junge dreimal in das Horn. Jeder hörte auf zu reden oder zu essen und machte, dass er nach dem alten Heidengrabe kam, auf dem Drews stand, sich auf seinen Stock stützte und sich so lange umsah, bis alles Reden aufhörte. »Liebe Freunde«, fing er an, »ich habe euch heute etwas zu sagen, das euch glatt heruntergehen wird. Wir haben schwere Jahre hinter uns und wer weiß, was noch kommt. Es ist so, als ob unser Herrgott für eine Weile die Herrschaft abgegeben hat und nun hat der leibhaftige Satan das Leid in der Hand. Hier am Bruche ist es noch halbwege gegangen. Der eine oder der andere von uns hat ja Haare lassen müssen, manch einer auch ein Stück Fell und womöglich Fleisch und Blut. Aber anderswo ist es gräsig hergegangen. Was der Mansfelder schonte oder der Braunschweiger, der ja nun seinen Lohn gekriegt hat, denn im Westfälischen hat ihn der Till oder wie er heißt geweift, dass seine mehrsten Leute ihr eigen Blut gesoffen haben. Ja, wo war ich doch? Ach so. Oder ob es die Kaiserlichen sind, die Papisten, die Ligisten, sie sind von ein und derselben Boshaftigkeit. Nicht Frauen noch Kinder sind sicher vor den Hunden.« Er sah Mann um Mann an. »Ein jeder Mensch, und ist er noch so arm. Frau und Kinder sind ihm ans Herz gewachsen, und an Haus und Hof hängt er. Wir wollen dafür sorgen, und soweit es sich hat machen lassen, haben wir es schon getan.« Und damit zeigte er auf das Bruch und lachte, und die Männer lachten alle leise. »Aber bislang mussten wir uns heimlich unserer Haut wehren, mussten wie die Strauchdiebe uns herumdrücken, wenn wir das Gesindel, das sich hier herumtrieb, los sein wollten. Und einer konnte dem anderen nicht mehr gerade in die Augen sehen. Von jetzt ab aber können wir das frei tun.« Er hob seinen Stock hoch und zeigte die Kerben daran. »Seht her, ich habe 117 Kerben hier eingeschnitten. 32 auf der einen und die übrigen auf der anderen Seite. Die 85 Kerben bedeuten, dass ich mitgeholfen habe, 85 Landstreicher, Gaudiebe, Tatern und Marodebrüder und einen verräterischen Hund dahin zu bringen, wo sie von Gottes und Rechts wegen hingehören, unter die Erde nämlich, dass die Würmer sie fressen, wenn sie sich davor nicht ekeln. Die 32 Kerben aber, meine Freunde, die bedeuten, dass ich 32 Menschen von dieser Art mit meiner eigenen Hand beiseite gebracht habe.« Er holte tief Luft, wischte sich mit der Hand über die Stirn und sprach leiser: »Unser Herrgott wird mir das vergeben. Auge um Auge, Zahn um Zahn, so lehrt uns die Schrift. Wir sind hier keine Räuber und Mörder, aber wenn der Wolf uns über das Weidevieh kommt und der Marder uns an die Hühner geht, dann besinnen wir uns nicht lange. Ich habe bis zu dem Tage, dass das Schinden hier losging, keinem Menschen einen Schlag gegeben, seitdem ich die Jungenshosen aushabe. Und lieber wäre es mir, ich hätte reine Finger. Aber was sein muss, muss sein. Und ich schlafe so gut wie vordem, und ich glaube, es ist keiner unter uns, der das nicht von sich auch sagen kann.« Er sah die Männer der Reihe nach an und blinkte dem einen oder anderen, der ihm blanke Augen machte, besonders zu.